Wir sind ein Herrenvolk. Wir haben mit jenen gebrochen, die uns den Nacken beugen wollten. So wie unsere Waffen. So wie unsere Waffen an den Fronten des Weltkrieges nicht entehrt werden konnten, so kann man auch dem deutschen Volk nicht die Ehre nehmen, auf sein Recht als Herr Deutsch zu sein. Wir wünschen eine Erziehung des Volkes zu diesem Herrenbewusstsein, das so stolz und stark ist, wie es das deutsche Volk verdient, wie es aber auch allein einer, wie wir hoffen wollen, beglückenden Friedensgemeinschaft aller Kulturvölker allein würdig ist.